Zurück im altbekannten Hotelzimmer, wo Xian Tan auf die fünf gewartet hatte, fühlte sich Peter fast ein wenig heimisch. Nach wie vor wusste er jedoch nicht, was er von der ganzen Geschichte halten sollte. Also, die Beweise haben wir gesichert. Ich nehme sie an mich und bringe sie an einen Ort, an dem weder Van Jock noch sonst irgendjemand darauf zugreifen kann. Gut. Ich weiß, dass Sie darauf achten und die Information gerecht benutzen werden. Selbstverständlich. Der Bund der Schlangen kämpft für das Wohl aller. Wohl eher für das Wohl der Triaden. Nun, da das erledigt ist, Sir, können und sollten wir unseren Plan weiterverfolgen. Wir wecken die Aufmerksamkeit von Zukos Mutter, Van Chok, indem wir uns in ihr Drogengeschäft einmischen. Das klingt einfacher, als es ist. Findest du? Für mich klingt das nicht mal einfach. Einfach oder nicht, wir starten mit der Aktion sofort. Wenn ich mitwachen will, soll es bleiben lassen. Wir sind dabei. Schön. Eine der Hochburgen von Van Chok's Drogengeschäft ist genau dieses Gebäude. Ach, was, das Shanghai World Financial Center? Ja. Hier im Flaschenöffner handelt sie mit Drogen? Ja, sicher nicht im Hotelbereich zweiter, den vermutlich die wenigsten ihrer Kunden betreten dürfen. Eher in den Teilen, die jedem Besucher offen stehen. Richtig? Jedem, der ein Ticket kauft, um die Aussichtsplattform zu besuchen. Die übrigens bis vor kurzem, das ist ganz interessant, die höchste Aussichtsplattform der Welt war. Bis vor kurzem?